Erster Zofa aus Nama antwortete. Er sagte, Zweiter, meine Gedanken antworten mir. Es stürmt sehr in mir. Dritter, ich muss Beschimpfungen hören. Mein Geist gibt mir eine Antwort aus meinem Wissen. Vierter, kennst du nicht die alte Wahrheit? Sie ist so alt wie die Menschen auf der Erde. Fünfter, böse Menschen freuen sich nicht lange. Ihre Freude dauert nur einen Moment. Sechster, auch wenn er sehr stolz ist. Sein Kopf reicht bis zu den Wolken. Siebter, er verschwindet für immer wie sein Kot. Die Leute, die ihn sahen, fragen, wo ist er? Achter, er verschwindet spurlos wie ein Traum. Man vertreibt ihn wie ein schlechtes Bild in der Nacht. Neunter, wer ihn sah, wird ihn nicht wiedersehen. Sein Platz sieht ihn nie wieder. Zehnter, seine Kinder müssen den Armen helfen. Seine Hände müssen das Geld zurückgeben. Elfter, er ist jung und stark. Aber er muss mit seinen Knochen in die Erde. Zwölfter, er findet das Böse gut. Er versteckt es unter seiner Zunge. Dreizehnter, er behält es und will es nicht loslassen. Er hält es in seinem Mund fest. Vierzehntes, sein Essen wird in seinem Bauch schlecht. Es wird zu Schlangengift in ihm. Fünfzehnter, er hat viel Besitz genommen. Er muss es wieder ausspucken. Gott treibt es aus seinem Bauch. Sechzehnter, er hat Schlangengift getrunken. Die Zunge der Schlange tötet ihn. Siebzehnter, er wird sich nicht über Bäche freuen. Er wird keine Ströme von Honig und Milch sehen. Achtzehnter, er muss alles zurückgeben, was er verdient hat. Er kann es nicht behalten. Er wird sich nicht über seinen Besitz freuen. Neunzehnter, er hat arme Menschen schlecht behandelt. Er hat ein Haus genommen. Aber er hat es nicht fertig gebaut. Zwanzigster, er war nie zufrieden. Er kann nicht entkommen mit dem, was er liebt. 21. Er wollte immer mehr haben. Darum bleibt sein Besitz nicht. 22. Wenn er viel hat, bekommt er Angst. Großes Leid kommt über ihn. 23. Er will seinen Bauch füllen. Gott schickt seinen Zorn auf ihn. Es regnet in seinen Körper. 24. Wenn er vor Waffen flieht, trifft ihn ein Pfeil aus Bronze. 25. Er sieht, wie etwas aus seinem Rücken kommt. Ein glänzendes Schwert kommt aus seinem Inneren. Er hat große Angst. 26. Alles Unglück wartet auf seine Schätze. Ein Feuer verbrennt ihn, das niemand anzündet. Es zerstört alles in seinem Zelt. 27. Der Himmel zeigt seine Schuld. Die Erde ist gegen ihn. 28. Sein Besitz geht verloren. Es ist wie Wasser, das am Tag des Zorns verschwindet. 29. Das ist das Schicksal des bösen Menschen von Gott. Das ist, was der Höchste ihm gibt.